Ihr hört Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Ihr hört jetzt die Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Ihr hört jetzt die Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Ihr hört jetzt die Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Ihr hört jetzt die Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Ihr hört jetzt die Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Ihr hört jetzt die Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Ihr hört Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Ihr hört Wüste Welle, unser eure Tagesordnung. Aha, das scheint mir ein Sendestudio zu sein. Ich werde das in meinen Bericht schreiben. Schon vermerkt. Was haben wir denn hier noch? Kopfhörer? Das kann ich doch keinen Kopfhörer nennen. Da ist ja nicht mal ein Bügel zwischen den beiden Teilen, die man auf die Ohren auflegt. Ein Mischpult haben wir hier noch, ein Mischpult. Darauf ein großer stinkender Haufen. Das wirkt wie menschliches Exkrement. Ich werde das überprüfen. Einwandfrei das Exkrement eines Alkoholikers. Hochgradig verdächtig. Ich habe das gleich in meine Klatte hier übertragen. Wen haben wir denn da? Da räkelt sich doch jemand in der Ecke. Hallo? Sofort aufstehen. Jetzt kann ich sein Gesicht sehen. Herr Kuttelsupp. Herr Kuttelsupp, können Sie mich hören? Stehen Sie bitte sofort auf. Erheben Sie sich. Au! Herr Kuttelsupp! Au! Das ist eine Anordnung von höherer Stelle. Welchen das? Ich bin vom Staatsschutz. Wer hat denn da dabei? Armin vom Staatsschutz. Hier. Meine Marke. Alte Witze rosten nicht. Jetzt aber gleich wieder ernst. Herr Kuttelsupp, was haben Sie hier zu suchen? Sie sind mir Rechenschaft schuldig. Was? Was Sie hier zu suchen haben, Sie sind mir Rechenschaft schuldig. Wer hinten Sie da überhaupt? Oh, das ist ja... Rainer Kuttelsupp, wenn ich mich nicht irre, Ihr Name. Sie sind Rainer. Ah, nein, das bin ich. Das sind Sie. Woher wissen Sie das? Ich sagte bereits, ich bin vom Staatsschutz. Armin vom Staatsschutz, gestatten? Staatsschutz gestatten, ja, gern. Gern, wenn es hilft. Herr Kuttelsupp, ich mache hier die Revision. Bitte? Wann machen Sie? Lassen Sie mich doch schlafen, wenn Sie Revision machen. Hören Sie, das ist kein Grund, sich lustig zu machen. Mir sind Dinge zu Ohren gekommen. Sie mal das Taschentuch. Und ich habe den Eindruck, dieses Sendestudios verlassen. Nein, Taschentuch. Herr Kuttelsupp? Ja? Dafür kann ich Sie bereits festnehmen lassen. Was? Ich werde mal nicht so sein. Herr Kuttelsupp. Eine Frage vielleicht. Haben Sie diesen Haufen auf dem Mischpult verursacht? Was, welchen Haufen denn? Da, schnuppern Sie bitte mal. Bäh. Bäh. Die Gitte, das ist ja Scheißdreck. Ja, Herr Kuttelsupp, haben Sie das zu verantworten? Bäh. Herr Rainer Kuttelsupp. Ja, das kostet sei. Sie sind mir Rede und Antwort schuldig. Vielleicht. Hören Sie, Herr Kuttelsupp, so geht das nicht weiter. Wenn Sie vielleicht mal hier Schauen Sie, das ist meine Kladde. Wenn Sie da vielleicht mal reinsteigen wollen. Ich schlafe seit mal jetzt halber bitte, Jahr im Studio jetzt plötzlich. Bitte hier reinsteigen. Das werden wir später ermitteln. Ja, nein. Wobei bitte, Sie überhaupt nein. Versuchen Sie nicht, mich zu bestechen. So, rein damit mit Ihnen. So. Herr Kuppelsupp. Herr Kuppelsupp, geben Sie bitte Ruhe. Wir werden uns im weiteren Verlauf des Vorgangs mit Ihnen befassen. Zunächst mal ist es von eminenter Wichtigkeit, dass ich Sie hier in meiner Kladde habe. Ich werde diesen Gegenstand weiterverfolgen. Ich habe notiert, ein verlassenes Sendestudio, ein Haufen Exkrement eines Alkoholikers auf dem Mischpult, ein Landstreicher schläft in der Ecke, riecht nach billigem Wein, vermutlich Verursacher des Exkrements. Randbemerkung: Landstreicher nach in Gewahrsamnehmung in meiner Kladde eingeschlafen. Das ist hochverdächtig. Ich werde, wie gesagt, diesem Fall weiter nachgehen. Ich glaube, ich bin hier einer Ungeheuerlichkeit auf der Spur. Kulturerbsen, Europas. Folge 1. Alkohol. Ich habe heute bei mir im Studio Frau Gerda Alkohol. Frau Alkohol, Sie sind eine Verwandte des berühmten Alkohols. Guten Abend, ja. Des Alkohols, den ja wohl jeder kennt, mit dem jeder schon mal seine Erfahrungen gemacht hat. Sagen Sie, Frau Alkohol, ist das nicht manchmal auch belastend, wenn man einen so berühmten Verwandten hat? Ja, da sprechen Sie eine ganz wunde Erbse in unserer Familiengeschichte an. Mhm. Und also wir sind ja eine Großfamilie und es war dann früher bei uns immer so, da hieß es, Alkohol macht dies, Alkohol macht das und Alkohol hat das wieder gemacht. Und hier, Alkohol, wir haben dir was mitgebracht. Und es ging natürlich immer nur um ihn und nie um uns andere Kinder. Und ja. Also wir leiden da eigentlich heute noch alle sehr drunter. Und es war also wirklich damals für uns kein Zuckererbsen, nein, wirklich nicht. Ja, aber das ist doch in gewisser Weise auch sehr schotig. Ich meine, Sie könnten doch auch davon profitieren, dass Sie einen so berühmten, populären Verwandten in der Familie haben. Wissen Sie, in gewisser Weise machen wir das wahrscheinlich auch, aber Sie dürfen sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man da irgendwas von hätte. Man fühlt sich schon, da ist dann dieser Verwandte und dann kommt die Presse und das Fernsehen und man fühlt sich dann, wenn er da so umlagert, ist schon als gewissermaßen dritte Erbse am Wagen oder Erbse am Wegesrand, ja. Ja, also Alkohol hat sie Mauererbse. In seinen Erfolgen. Mauererbse, würde ich Mauererbse. Sagen. Ich kann es nicht anders nennen. Ja, das ist sehr tragisch, beinahe schon. Hat er sie denn gar nicht teilhaben lassen an seinem großen Erfolg? Nein, überhaupt nicht. Und wir würden das auch nicht wollen. Also wir haben da alle sehr drunter zu leiden und unsere Familie ist auch wirklich schwer betroffen. Sehen Sie, bei uns in der Familie, die Kinder, wir sind zu 70% sind diese Kinder später in die Dose gegangen. Und das ist also deutlich mehr als im Bevölkerungsschnitt. Aufgrund von Erbschäden? Wahrscheinlich, ja. So kann man das vermutlich sagen. Und die einzige Hoffnung, die wir haben, ist also, dass irgendwann, wenn Alkohol stirbt, wir dann im Rahmen der Erbschaft dann irgendwie berücksichtigt werden. Aber dann gibt es sicher wieder Streitereien. Also die Familie versteht sich auch nicht so gut. Ich bin dann auch immer neidisch, wenn ich dann bei anderen Familien sehe, die sind ein Herz und eine Erbse und wir dagegen haben dann diesen Clan und es gibt nur Ärger. Tja, was soll ich sagen? Das klingt ja ganz so, als wäre Alkohol der Erbschurke, als der im öffentlichen Bewusstsein auch gilt. Also. Absolut, würde ich schon sagen, ja. Mhm. Unbedingt. Tja. Ja, Frau Alkohol, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Wir bedanken uns bei Ihnen. Ja, ach bitte, ja, gern. Das mache ich immer gern. So, ich meine, man hat ja auch sonst. Wer aber erntefrisch genießen will, der hat in diesen Wochen dazu Gelegenheit. Denn bis Ende September werden die frischen Erbsen geerntet. Dass Erbse nicht gleich Erbse ist, stellt man spätestens am Geschmack fest. Da in den glatten und runden Palerbsen Kohlenhydrate in Form von Stärke eingelagert sind, besitzen. Herr Kuttelsupp, ich fordere Sie auf, die Kladde jetzt zu verlassen. Bitte steigen Sie aus. Jetzt lassen wir doch endlich mal steigen Sie bitte aus. Ist doch eine taube Sau. Hören Sie auf zu lamentieren und reichschmeckter Drecksau. Hüten Sie Ihre Zunge, Herr Kuttelsupp. Sie wissen, ich bin vom Staatsschutz und ich kann das gegen Sie verwenden. Hüten Sie Ihre Zunge. Herr Kuttelsupp, Sie verstehen mich vielleicht nicht recht. Wer bist denn du? Ich bin Armin vom Staatsschutz, das habe ich bereits wiederholt. Armin vom Staatsschutz. Sie sind Rainer Kuttelsupp. So, jetzt sind Sie endlich aus der Klammer wieder raus. Hören Sie, Herr Kuttelsupp, Sie haben hier einen übel riechenden Fleck in meiner Klatte hinterlassen. Ja und? Dafür werde ich Sie zur Verantwortung ziehen. Sie haben mich ja nicht in die Klatte reingesperrt. Hören Sie, ich da füge das... Ja wohl du, ich füge das sofort meinem Bericht hinzu. Ach, du weißt du nicht. Nicht nur Exkrementhaufen auf dem Mischpult im verlassenen Studio, sondern auch übelriechender Fleck in meiner Klatte. Herr Kuttelsupp... Das hast du jetzt dramatisch gemacht mit dem Geräusch. Herr Kuttelsupp, ich würde sagen, das gibt mindestens 10 Jahre, wenn ich da nicht nochmal ein Auge zudrücke. Sie können uns aber helfen, Herr Kuttelsupp. Sie können dem Staatsschutz helfen. Ist das hier das Büro des verlassenen Radiosenders? Was? Büro? Ob wir uns im Büro des offensichtlich verlassenen Radiosenders befinden? Wahrscheinlich. Gott sei. Kann schon sein, kann schon sein. Herr Kuttelsupp, Sie sind doch hier konspirativ tätig gewesen. Herr Kuttelsupp. Herr Kuttelsupp. Was? Ja. Ja, ich stimmt. Wiederhole meine stimmt. Fragen. Bitte. Stimmt. Aha. Ja, Herr Kuttelsupp. Ja. Das sieht ganz übel aus. Vielleicht sollte ich gleich die Ordnungskräfte rufen. Ja, ja. Ja, ist recht. Funktioniert das Telefon da, Herr Kuttelsupp? Ja, ja. Herr Kuttelsupp, ich habe übrigens den Eindruck, das ist mir hier als ein Radio beschrieben worden, von Ihnen nicht zuletzt, und es sieht überhaupt nicht aus wie ein Radio. Nee. Wir haben da drüben eine Plantage, an der Wand regaleweise Konserven mit Erbsen, dann haben wir hier einen Perserteppich. Hä? Sieht eigentlich ganz gut aus, scheint aber völlig verdreckt zu sein. Von... Der starrt ja von Perserkatzen, von winzigen Perserkatzen. Aber schauen Sie mal, Herr Kuttelsupp, nicht, dass Sie denken, wir vom Staatsschutz wären nicht patent. Weinen Sie da, Perserkatze. Hier mit dem Sauger, mit dem Staubsauger, bringe ich das in Ordnung. Die waren ja auch noch rollig. Herr Kuttelsupp, haben Sie dafür eine Erklärung? Wofür jetzt? Genau. Sie haben hier einen Perserteppich voll rolliger... Hast du mir auch mal ein Bier? Herr Kuttelsupp, ich weiß nicht, ob ich noch deutlicher werden muss. Das ist ein Verhör. Ich bin vom Staatsschutz. Ja, Achim vom Staatsschutz. Hast du mir jetzt ein Bier oder nicht, Achim? Alter vom Staatsschutz. Adel. Nicht Achim, sondern Armin. Habe ich Achim gesagt? Armin, Achim, Bierwille. Bierlandzack. Herr Kuttelsupp. Ja, war ich jetzt. Ich glaube, ich muss meinen Kollegen... Verhör, wo bleibt denn die Frage? Ich glaube, du bist geil vom Staat. Ich werde meinen Kollegen Jens mit den härteren Bandagen verständigen. Danach werden wir schon aus Ihnen herauskriegen, was hier überhaupt vorliegt, Herr Kuttelsupp. Hier geht ein Bier. Wir haben uns allerdings in der Erbsendose versteckt, die an den Mikrofonständer geschraubt ist, denn... Wir müssen auch ganz leise sein. Psst, wir werden vom Staatsschutz überprüft. Die sind gerade da draußen. Aber psst. Blick über den Tellerrand. Heute die Vereinigten Staaten von Amerika. Meine Damen und Herren, der Präsident der Vereinigten Staaten, Mr. Bill Clinton. Hallo. Ja, guten Tag, Herr Clinton. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Ich bin Achim, ich bin Armin vom FBI. Armin. Herr Clinton, wir haben ein kleines Problem. Wahlen stehen an, hier in Amerika. Ja, dann mal raus mit der Sprache. Ja, Herr Clinton. Was ist denn das Problem? Sie müssen das Wahlvolk... Da werde ich wieder gewählt. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen, FBI? Ja, vielen Dank, Frau Clinton. Ja, gleich Moment. Ja, Herr Clinton. Wieso haben Sie denn so lustige Kopfhörer auf, Herr Armin vom FBI? Herr Clinton, ich bin in ständiger Bereitschaft. Ich bin vom FBI. Verstehen Sie es jetzt? Ja, das verstehe ich. Dankeschön, Frau Clinton. Der schmeckt ausgezeichnet. Herr Clinton, weshalb ich also hier bin, Wir haben ja noch gar nicht getrunken. Es stehen Wahlen an, Herr Clinton. Hillary, da merkt dein Koffer nicht. Herr Clinton, Sie müssen das Wahlvolk hinter sich bringen und dazu bedarf es eines militärischen Schlages. Militärischer Schlag. Sonst gewinnen Sie die Wahl nicht, sonst gewinnt Ihr republikanischer Herausforderer Dole. Aber wohin soll ich den schlagen? Ja, wenn Sie vielleicht mal Ihre Karten zur Hand nehmen wollen. Sie sind doch schließlich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Hillary, bringst du meine Karte? Der mächtigste Mann der Welt. Hier irgendwo auf dem Schreibtisch. Was ist hier überhaupt wieder für eine Unordnung? Du sollst hier mindestens einmal die Woche aufräumen, habe ich doch gesagt. Frau Clinton, Sie brüllen mir hier ins Ohr, wenn Sie das vielleicht Ihrem Gatten sagen wollen. Ich habe jetzt die Karte hier. Ja. Ich würde sagen, wir greifen mit 3 Armeen das Nordwestterritorium von Ontario an. Herr Clinton, Herr Präsident, das ist nicht die geeignete Karte. Kennen Sie? Das ist ein Spielplan. Falten Sie das zusammen. Schade. Guck doch mal hier in der Straßenkarte. Das ist schön bunt. So. Hier Herr unsere Präsident. Straßenkarte, die haben jetzt wir doch immer im Urlaub mitgenommen. Das wird Rebecca aber nicht gefallen. Und ihre Vita oder war. Vanessa. Ja, ihrer Tochter jedenfalls. Wie auch immer mal. Die heißt. Ja. Da hinten, da. Oh. Da unten, Atlanta. Wie wär's mit Atlanta? Ja, dann greifen wir Atlanta an. Atlanta? Wie heißt der Staat noch? Georgia. Georgia. Hören Sie, Herr Clinton, das verübelt Ihnen das Wahlvolk. Das kann Sie Hunderttausende von Stimmen kosten. Wie viel habe ich denn? In Georgia wählen doch eher alle die Republikaner. Herr Clinton, im Moment haben Sie noch überhaupt keine Stimmen. Sie müssen eine andere Karte zur Hand aber nehmen. Ich bin Sie doch müssen schon weiter gewählt, hinten im Atlas nachgucken bei den internationalen Karten. Ich bin doch Atlas. Hillary! Sie haben doch den Atlas gerade schon. Heißt du nicht Vanessa? Die heißt doch Vanessa. Ihre Tochter heißt, glaube ich, Madeleine. Hol doch mal deinen Schulatlas. Madeleine? So. Da ist ja das Kind. Hast du die Madeleine genannt? Also ich war ja für Auguste, aber du meinst, das ist also altmodisch. Dad, wenn du mal schauen willst, da sind viele schöne Landen drin, da kannst du dir eine aussuchen. Oh, lass mal sehen, ja. Oh, das ist schön hier. Vietnam, ja, das kenne ich. Vietnam, sehr gut. Hören Sie, oh no. Herr Clinton, verstehen Sie doch, das ist ein tiefsitzendes Trauma, gerade in Ihrer Generation. Vietnam geht auch wieder nicht. Nein, dann machen Sie es doch selber. Hören Sie, jetzt konzentrieren Sie sich doch mal auf andere Militärs. Was soll ich denn auswählen, wenn immer alles falsch ist? Was sind denn diese schwarzen Punkte da? Wer möchte denn die Wahl gewinnen? Kohlekraftwerke, das ist ja interessant. Das ist ja eine Wirtschaftskarte. Was? Es geht um militärische Aktionen. Also haben wir denn zuletzt angegriffen? Sie haben zuletzt den Irak angegriffen. Na, dann machen wir das doch wieder. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das ist also... Na, dann greift man den Irak an mit 5 Armeen von Mittlerer Osten aus. Und guck mal, da drüben. Da die DDR, wie wär's mit der DDR? Ach, Herr Clinton, Ihre Frau. Herr Jens mit den härteren Bandagen. Ja, guten Tag. Ich hatte nochmal so einer. Das da ist Herr Kuttelsupp. Ich bin ja alle. Angenehm. Herr Kuttelsupp hat sich dadurch verdächtig gemacht, dass er auf das Mischpult hier im Nebenraum einen großen Haufen Exkrement veranstaltet hat. Das ist ja hochverdächtig. Wollen Sie vielleicht... das Verhör jetzt übernehmen, Herr Jens, mit den härteren Bandagen. Herr Kuttelsupp hat bei mir die Aussagen verweigert oder nur verschwommen sich geäußert. Ich habe den Bericht jetzt schon fast unterzeichnungsfertig ins Reine geschrieben. Was ist denn das hier für ein Fleck? Den hat Herr Kuttelsupp da ebenfalls verursacht. Herr Kuttelsupp, was haben Sie sich dabei gedacht? Was? Dieser Fleck hier. Ich habe den Eindruck, aber dass... Aber was du dir denkst, möchte ich mal wissen. Also hören Sie mal, das ist ja hier... vielleicht probieren wir es mal mit einer anderen Frage. Herr Kuttelsupp, dieser Tisch hier, ist das ein Studiotisch? Was? Der Welle. Herr Kuttelsupp, dieser Tisch hier, sehen Sie diesen Tisch? Ich weiß doch nicht, ob das ein Studiotisch ist. Was ist das? Ja, ist ein Studiotisch. Also dem IQ nach ist der sicher Musikredakteur. Ja, Herr Jens mit den härteren Bandagen. Ich habe jetzt allerdings den Eindruck, dass es sich bei diesem vermeintlichen Radio in Wahrheit um überhaupt kein Radio handelt, sondern um eine konspirative Einrichtung. Sehen Sie mal hier drüben. Dann ist er auch gar kein Redakteur. An der Wand. Das geht es natürlich herauszufinden. Im Verlauf bin. Ah ja, da haben wir hier jetzt schreibe ich mal auf. Krakeln Sie nicht so. Na, hören Sie mal. Das ja, ist sehr schön geschrieben. Schauen Sie mal da drüben. So nach der neuen Orthographie. An der Wand. Die Erbsenbüchsen. Igitt. Hm, das ist doch kein Sendestudio, das ist doch kein Radio, in dem sowas vorkommt. Da ist ja bereits das Verfallsdatum abgelaufen bei dieser Erbsendose. Ja, vielleicht sollten wir die mal aufmachen. Hier mit dem. Haben Sie mir vielleicht einen Dosenöffner, Herr Müller-Staatsschutz? Müller-Staatsschutz? Ja, Armin Müller-Staatsschutz, so heißen Sie doch. Herr Jens, mit den härteren Bandagen, ich muss Sie doch sehr bitten, mich nicht immer zu verwechseln mit Herrn Müller-Staatsschutz. Herr Müller-Staatsschutz ist ein naher Verwandter von mir, aber Herr Müller-Staatsschutz regt in sämtlichen Familienangehörigen nach wie vor Eifersuchtsgefühle. Herr Kuttelsupp! Herr Kuttelsupp! Wo ist er jetzt hin? Bleib. Holen Sie den vielleicht gerade. Ich versuche so lange eine der... Da ist überhaupt keine Türklinke an der Tür dran. Erbsenkonserven zu öffnen. Hm. Mal schauen, was passiert. Hm. Haben Sie mir vielleicht einen Schraubenzieher? Da ist keine Türklinke dran. Hier, der ist aber Eigentum des Staatsschutzes. Ah, Moment. Herr Jens mit den härteren Bandagen. Hallo, was ist denn jetzt? Schauen Sie mal, in den Erbsenkonserven aus dem Nebenraum, was sind denn hier für welche? Die ich gerade hier hergeholt habe. Da sind lauter kleine Kuttelsubs drin. Das ist ja überhaupt nicht in den Bericht aufgenommen. Moment, wie viele denn etwa? Und gleich die... Da drüben müssten an die... Was sagt der überhaupt? 50 Konserven mit Erbsen. Kann ich mal ein Bier haben? Mit voller Kuttelsubs. Ach komm, hier hängt doch ein Bier. Sind die Konserven, wie viele Kuttelsubs insgesamt? Da hängt doch wahrscheinlich ein Bier. Also in einer Konserve scheinen bis zu 5 Stück auf einmal. Also das sind vorsichtige Schätzungen bis zu 1250 Kuttelsubs im Nachbarraum. Und wir kommen hier nicht mehr raus. Ja, aber hören Sie mal, wenn hier in den Erbsendosen Kuttelsubs drin sind, was ist dann eigentlich in den Dosen mit Kuttelsuppe, die beim Aldi rumstehen? Das ist doch eine Frage, die wir hier mal... als nächstes nachgehen. Yeah. Außerdem werde ich sofort über Funk die GSG 9 verständigen, dass dieser Laden gleich morgen glatt gemacht wird. Ja, dem Erdboden angeglichen. Das ist eine gute Idee. Und dann... Versuchen wir mal hier die Tür aufzubrechen und dann gehen wir zum Aldi. Würde ich sagen. Ist das, ich nehm da noch froh und ich mach, was ich mag und ich tu, was mich freut und ich schirme gar nicht um die waschenden Leute, weil die Leute weißt eh, die da alles nur verkehren und um solche Leute sind die gar nicht so schwer, weil die gar so viel waschen dann und reden über mich, die sind alle, wie sie sind, ist nur viel schlechter als wie ich und jetzt schicken mir die waschenden Leute noch einen Gruß, sie sollten sie waschen, sind ja selben voller Ruß, sind selben voller Ruß und haben selben nicht viel Schneid, sie sollten sie waschen, die waschenden Leute. Und wenn's was sagst, weißt du, was du sagst. Ich und du und noch ein Mann, wir haben in Wirt den Köhler da. Wenn der Wirt das Ding da wissen, dass wir ihm in Köhler geschissen. Da hat er uns beim Gericht verklagt, dass wir ihm in Dreck austragen. Ich und du und noch ein Kund, wir waren in Wirt sein Köhler drunter. Weiß uns noch nicht, wie's gewesen ist, ob der Dreck schon ausgeräumt ist. Wegen dem sind wir in Köhler geschlafen und haben in Wirt den Wein ausgesoffen. Ach, sowas haben wir noch nicht da. Ich und du und nur ein Mann. Ja, das brauchst du nicht anschauen. Ich und du und nur ein Mann. Wir und dir und nur ein Mann. Uns ist so übel geworden davon. Es ist uns nichts mehr überblieben. Wir haben in Wirt in Köller gespielt. Da hat's dann gestungen, wir nicht gescheit. Da hat uns nachher nix mehr gefreut. Und wird der Wirt die Geschichte da gesehen, da war's um uns dann endlich geschehen. Und was nachher noch alles war, von den Rindleit jetzt schon ein Jahr. Uns geht die Sache nix mehr an. Mich und die und nur ein Mann. Ja, das haben wir gehabt davon. Ich und du und nur ein wenig Mann. Auf sind wir dann und davon. Ich und du und nur ein Mann. Wart ein wenig, wir kommen schon. Ich und du und nur ein Mann. Ja, Armin vom Staatsschutz, mein Name. Vom Staatsschutz, alter Adel. Ich sehe mich veranlasst, die Lage kurz zu erklären. Ich befinde mich jetzt allein in diesem vorgeblichen Sendestudio, denn mein Kollege Jens mit den härteren Bandagen hat eine so kurze Halbwertszeit, dass er bereits verschwunden ist und die vielen kleinen Kuttelsubs, die eben aus der Konservendose entwichen sind, sind unter dem Spalt der mir verschlossenen Tür hindurch in den Nebenraum gegangen, um dort aus dem Regal die anderen Kuttelsubs vermutlich aus den anderen Erbsenkonserven zu befreien. Aber morgen kommt ja die GSG 9 und dann wird das schon alles aufgeräumt hier. Darauf vertraue ich. Was ist das für ein Klopfen? Ich dachte, ich wäre allein hier. Es scheint aus der Erbsenbüchse zu kommen, die hier am Mikrofonständer befestigt ist. Da werden doch nicht noch mehr Kuttelsubs drin sein. Vielleicht sollte ich es wagen, sie zu öffnen. Ah, was ist das? Wer sind Sie denn? Puh. Ja, das wurde wirklich Zeit, Herr. So, wir stellen die Büchse jetzt mal ab. Oh, ja, das Herr war wirklich anstrengend gegen Armin Ende. Vom Staatsschutz, wir dachten schon, Sie schaffen es gar nicht mehr. Ja, ich bin vom Staatsschutz und habe den Eindruck, es hier mit einer Agglomeration äußerst zwielichtiger Gestalten, Subjekte, sagt man also bei uns. Also das ist ja wohl unverschämt. Ich würde sagen, das erste Wort verstehe ich nicht und das zweite weise ich zurück, Herr Armin Achim vom Staatsschutz. Außerdem würde ich sagen, wir befinden uns doch hier in einer gemeinsamen Problemsituation. Sie finden aus diesem Raum, der keine Türklinke innen hat, nicht raus. Wir hätten aber gern, dass Sie rausfinden. Mhm. Denn wir können Sie hier ja überhaupt nicht brauchen. Eben. Und was erlauben Sie sich? Ja, ich meine, das müssen Sie doch gewohnt sein in Ihrem Drecksjob. Aber ich bin vom Staatsschutz. Ja, und im Moment sind Sie aber von uns abhängig. Ich habe mich nicht korrumpieren lassen wie mein naher Verwandter Armin Müller Staatsschutz. Ich... Ja, Herr vom also Herr Armin, still, offensichtlich, ja. Ihnen stockt offensichtlich der Atem, Herr vom Staatsschutz. Gehen Sie mal in sich, dann werden Sie schon rausfinden, woran das liegt. Wir kennen den Ausweg aus diesem verschlossenen Studio. Doch, ich glaube, wir kennen ihn. Ah, ja. Aber wir sind nicht verpflichtet, Sie mitzunehmen. Sie sind sehr wohl verpflichtet, mir über sämtliche zur Verfügung stehenden Auswege sofort Bescheid zu geben. Ach, mir übrigens auch, Elf. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Also, Herr vom Staatsschutz, wenn Sie sich dann vom Acker machen, sobald wir Sie hier draußen haben, dann lassen wir Sie mit raus. Ja, da, also da geht es ganz bestimmt nicht raus. Nein, es gibt eine ganz andere Möglichkeit. Da bin ich jetzt aber wirklich mal gespannt, die zu hören. Ja, dann hören Sie mal zu, Herr vom Staatsschutz. Habt ihr die Abmoderationsmusik irgendwo? Ach, die Abmoderation? Ja, wo ist die überhaupt? Das ist nämlich wie üblich bei eurer Tagesordnung eine coole Idee. Wenn wir nämlich hier abmoderieren mit der Abmoderationsmusik, dann können wir alle gleich nach Hause gehen. Ehre sein das hier. Das schicken wir jetzt an den Süddeutschen Rundfunk, würde ich sagen. Genau, die können damit bestimmt was anfangen. Wir aber hier können es überhaupt nicht gebrauchen, dass uns der Staatsschutz auflauert und uns ausspioniert. Das wird der Staatsschutz sich, glaube ich, merken. Wer sind eigentlich wir? Denn allmählich möchten wir hier nach Hause. Ja, wer sind wir? Wir sind der Kai Schreiber. Die Caroline Hertha. Und der Michael Ebmeier. Und wir wollen wirklich nach Hause. Wir haben nichts gegessen, nichts getrunken den ganzen Tag. Aber darüber reden wir vielleicht nächste Woche. Wenn es wieder heißt, eure Tagesordnung. Hier auf. Erbsenzählersender. viel? 96,6 Erbsen? Ich habe 97,45 gezählt. Wie viel macht das zusammen, liebe Hörer, wenn er es bis nächste Woche raus hat? Der hat auch den Bogen raus. Hier bei eurer Tagesordnung.